Das sind die aktuellen Themen. Willkommens- und Familienfest. 16-Jähriger ertrinkt im Himmelsee und letzter Spieltag im Bezirk. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Bei einem Badeunfall im Himmelsee ist gestern Mittag ein 16-Jähriger aus Minden ertrunken. Der junge Mann wollte gegen 13 Uhr einmal durch den See schwimmen. Auf dem Weg zum gegenüberliegenden Ufer ist er dann ohne ersichtlichen Grund und vorherigem Hilferuf untergegangen. Ein Freund sowie Zeugen konnten den 16-Jährigen im Wasser nicht mehr finden und alarmierten daraufhin die Feuerwehr und Polizei. Zudem wurde die DLRG alarmiert. Nach längerer Suche mit Booten und Tauchern konnte der junge Mann gegen 14.45 Uhr von Tauchern in der Nähe des Ufers nur noch tot geborgen werden. Ein Notarzt und Rettungswagen waren ebenfalls am Himmelsee im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlung zur Todesursache aufgenommen. Stadt und Landkreis Nienburg veranstalten am Samstag ein großes Familien- und Willkommensfest. Erstmalig wird dieses auf dem Kirchplatz in Nienburg stattfinden. Ein buntes Programm mit vielen Mitmachaktionen, Infoständen und einem musikalischen Bühnenprogramm wartet von 11 bis 16 Uhr auf Groß und Klein. Auch die beliebte Rallye wird wieder angeboten, bei der tolle Preise winken, so Organisator Lutz Sommerfeld vom Familienservicebüro des Landkreises Nienburg. Wir nennen es Parcours oder Laufzettel. Das heißt, Kinder und Familien mit den Eltern zusammen haben die Möglichkeit, verschiedene Stationen durchzulaufen, dort kleine Sachen zu erledigen, Fragen zu beantworten oder kleine Geschicklichkeitssachen zu machen. Und wenn alle Stationen abgelaufen sind, werden die abgestempelt und nehmen dann an einer Verlosung teil zum Schluss des Festes. Und dort haben wir dann auch einige Preise zu verschenken. Das Ganzjahresbad Weser-Wie ist vom 6. Juni bis zum 1. Juli nur eingeschränkt zu nutzen. Das beschloss nun die Bädergesellschaft. Grund sind anstehende Wartungen und Kontrollen der Technik, so heißt es. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Am Samstag wird der letzte Spieltag in der Fußballbezirksliga ausgetragen. Für die meisten Teams geht es dabei nur noch um die berühmte goldene Ananas. Seit 2 Wochen bereits sicher aufgestiegen ist der SVBE Steimke, der wiederum auf den seit 2 Wochen geretteten TuS Drakenburg trifft. Das Hinspiel in Drakenburg vor rund 5 Wochen konnte der TuS überraschend mit 4:2 gewinnen und bereitete den Steimkern die bislang einzige Niederlage 2016. Diese Pleite soll nun wettgemacht werden, so Brigitta Trainer Ralf Schübling. Wir wollen, was ich auch gesagt habe, versuchen alle Spiele zu gewinnen, um diese 75 Punkte zu erreichen. Und nach dem Spiel ist die große Abschlussaufstiegsfeier. Da wollen wir natürlich versuchen, die 3 Punkte bei uns zu lassen. Dann schmeckt das Bier, denke ich mal, doch noch einen Tick besser, als wenn man das verliert. Wir haben noch was gut zu machen und wollen natürlich das auch versuchen. Weiterhin spielt Landesbergen gegen Hoya. Beide Teams haben den Klassenerhalt bereits sicher. Genauso wie der SC Uchte, der zum Abschluss zum TV Stur reist. Hingegen schon abgestiegen ist der SC Maglohe, der im letzten Bezirksligaspiel 2016 auf Sudweye trifft. Im Abstiegskampf kämpfen noch Neunkirchen und Twistringen, die direkt aufeinandertreffen, und der FC Sulingen um die Plätze 12 bis 14. Sulingen spielt gegen Diepholz. Anstoß aller Partien ist Samstag um 16 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.